Also, was passiert ist, ist, ich habe 2008 geheiratet mit einem deutschen Mann. Ich bin äthiopische Staatsangehörigkeit und Flüchtling in Deutschland. Da ist häusliche Gewalt passiert über Jahre, wo der Staat und auch der Polizei zu meinem Mann gehalten hat, weil er halt ein deutscher Staatsbürger war und finanziell sehr gut gestellt war. Der hat eine Fabrik gehabt für Kugellager. Ich bin aus dieser Ehe rausgekommen und bin dann in eine Wohnung eingezogen, wo eine Türke wohnt, der mich sexuell misshandelt und missbraucht hat, mit dem ich immer noch irgendwie vor Gericht gehe, was noch nicht zu Ende gegangen ist. Der Polizei hat aber mir nicht geholfen, die haben Seite zu ihm gehalten. Ich habe einen Escort-Service gehabt, wo der Polizei mich dann im Nachhinein mit manipuliert hat und stigmatisiert hat. Und ich dann auch meine Gewerbe abgeben musste. Ich bin in der Psychiatrie festgehalten worden. Ich bin, had been tortured, ja. Mein Deutsch ist nicht so ganz gut, aber ich habe auch körperliche Gewalt in der Psychiatrie erlebt. Was ist denn da passiert in der Psychiatrie? Ich war in der Psychiatrie. Ich hab zwei Selbstmordversuche hinter mir und bin körperlich misshandelt worden in der Psychiatrie. Ja, und jetzt bin ich so weit, dass ich schon eine Betreuung brauche. Ja, also ich bin eine hochintelligente Person, aber ich komme gegen die Behörden nicht an, die gegen mich sind. Ja, also ich muss quasi gegen die Polizei und gegen den Staat kämpfen. Ja, ich bin Mutter von zwei Kindern. Ich bin mit 17 Mama geworden. Hab kein einfaches Leben und ich weiß einfach nicht, wo ich hingehen kann oder zu wem ich schreien soll. Aus welchem Bundesland sind Sie? Wuppertal, Nordrhein-Westfalen. Haben Sie denn mit dem Aufenthalt in Deutschland noch irgendein Problem? Ja, das habe ich auch. Also, ich bin eine anerkannte Asylbewerberin seit 16 Jahren. Ich bin nicht integriert worden. Erst vor kurzem habe ich jetzt eine unbefristeten Aufenthaltserlaubnis beantragt. Ich bin Mutter eines deutschen Kindes und war auch mit einem Deutschen verheiratet. Dennoch bin ich nicht integriert worden und ich habe immer noch Probleme mit der Integration. Also es ist mir noch nicht bewilligt worden, dieser Antrag. Wollen Sie denn die Stadt verlassen? Oh, am liebsten würde ich gerne das Land verlassen, aber ich kann nirgendwo hin. Ich habe einen blauen Pass, ich darf nicht zu meiner Heimat zurück. Ich kann überall hin und nicht in meine Heimat. Welches Land ist Ihre Heimat? Äthiopien. Würden Sie denn aus Nordrhein-Westfalen raus wollen oder nur die Stadt verlassen? Ich möchte dahin, wo ich sicher bin mit meinen Kindern. Das ist mir ganz egal, wohin. Also ob das der Stadt ist, das Land ist, ist es mir ganz egal, wohin. Ich habe mein Land verlassen, in Freiheit zu leben. Was ist denn zurzeit das größte Problem? Mein größtes Problem ist, dass ich den Druck, der von der Stadt kommt und der Versuch, mich zu kriminalisieren, nicht standhalte. Gibt es da irgendwelche Verfahren, die am Laufen sind? Ja, da gibt es eine ganze Menge Verfahren, die am Laufen sind. Es ist auch eine psychische Gutachten von mir verlangt worden. Und auch darum habe ich Angst. Sie dürfen sich grundsätzlich nicht mit irgendwelchen Gutachtern einlassen. Ja, da sagt mir doch keiner. Ich bin völlig schutzlos. Sie brauchen doch bloß nicht mit diesen Leuten sprechen. Wenn da irgend so ein Psychiater kommt oder Psychologe, dann muss man das ablehnen. Fertig. Okay. Diese Leute sind sehr gefährlich, weil sie ja davon leben, diese Personen irgendwo in Anstalten unterzubringen. Und sie wissen ja, was Psychiatrie ist. Ja, ich habe schon die Erfahrung gemacht. Ja, was ist Ihnen denn in der Psychiatrie passiert? Ich bin, also man hat versucht, mir meine Kinder wegzunehmen und die Polizei hat mich misshandelt körperlich. Und weil ich mich gewehrt habe, hat man mich in der Psychiatrie gebracht und da wurde ich ein halbes Jahr drin festgehalten. Erstmal 14 Tage per psychisch KG, dann bin ich ausgebrochen aus der Psychiatrie und man hat mir mehrere Polizisten in zwei Streifenwagen geschickt, wo ich stand. Ich bin selber dann zurückgegangen in der Psychiatrie, weil ich keine Schlüssel und keinen Ausweis hatte und ich nicht wohin wusste. Und da hat man mir in zwei Streifenwagen 6, 7 Polizisten geschickt, die alle über mich hergefallen sind, mich geprügelt haben. Dann wurde ich in der Psychiatrie auf dem Bett gefixiert, bis ich Krämpfe hatte, 24 Stunden lang. Ich habe 24 Stunden lang geschrien. Ich habe sogar nach Papier und Schrift geschrien, weil ich wollte einfach aufschreiben, wie ich mich in dem Moment fühle. Dann habe ich Herzrhythmusstörungen bekommen. Dann ist erst ein Arzt von der Ambulanz gerufen worden. Und ich bin dann von meinem Fessel befreit worden. Ich wurde aber psychisch gedroht, dass wenn ich die Psychiatrie verlasse, meine Kinder würden mir nicht zurückgegeben. Und ich bin dann freiwillig ein halbes Jahr drin geblieben. Also gezwungen freiwillig. Das ist mir in der ich bin von der Pflege geprügelt worden in einen Essenswagen. Ich habe Polizei gerufen mehrmals. Der Polizei wollte erstmal nicht kommen. Der Stationsarzt musste dann erstmal der Polizist die Polizei für mich bestellen. Und das Verfahren ist auch einfach abgestellt worden. Ja. Sie sagten, die Polizei hätte Sie auch geprügelt? Ja, sehr oft, sehr oft. Ich habe auch Drohungen von der Polizei bekommen, dass wenn ich nicht meinen Mund halte, ich würde die Konsequenzen fürchten müssen. Und ich erlebe die Konsequenzen. Hat sich das auch in Wuppertal zugetragen? Ja, das hat sich alles in Wuppertal zugetragen. Was waren das denn für Situationen, wo die Polizei so aggressiv und gewalttätig zu Ihnen gewesen ist? Also, der türkische Vermieter, bei dem ich wohne, es hat Mietprobleme gegeben, weil mein Mann meinen Unterhalt einfach mit ihm drin aufgestellt hat. Mein türkischer Vermieter hat herausgefunden, dass ich im Escortbereich tätig war. Er wollte von mir eine körperliche Bezahlung haben für die Miete. Der hat mich gezwungen. Sexuell hat er mit mir eine ganze Menge gemacht. Ich habe Narben gesehen an seinem Körper, in intime Stellen. Ich bin mehrmals zur Polizei gegangen. Er hat mich vor Zeugen Mord gedroht und alles Mögliche. Und der ist im Nachhinein zur Polizei gegangen, hat mich angezeigt wegen Vergewaltigung. Ich bin zur Polizei gegangen und wollte ihn anzeigen. Und er hat mir gesagt, ich soll einfach meinen Mund halten oder ich muss um die Konsequenzen fürchten. Und das ist genau das, ist mit mir passiert. Und seitdem habe ich Probleme mit der Stadt. Ich habe Probleme mit den Ärzten, wo die mich in den Tannenhof gebracht haben, zwangsweise im Krankenwagen. Ich war angefesselt mit Handschellen. Eine Polizistin hat sich auf mein Knie gesessen, die ganze Weg über. Ich wiege 34 Kilo im Moment. Ich esse kaum was, ja. Und das war wirklich eine Riesenfrau, die sich auf meinem Knie gesessen hat, fast eine halbe Stunde Weg, bis ich dann im Krankenhaus gebracht worden bin. Ja. Ja, dann hat man mich ins Krankenhaus gebracht. Ich weiß es nicht, ob man da irgendeine Vereinbarung mit dem Psychologen oder die Leute, die Ärzte da hinten hat. Auf jeden Fall, ich wurde da festgehalten und dann hat man mir einfach mal eben eine paranoide Persönlichkeitsstörung festgelegt, weil ich gesagt habe, man versucht mich zu kriminalisieren. Haben Sie das schriftlich? Ich habe das auch schriftlich, ja. Ich habe diese Diagnosen alle schriftlich. Ich habe per Handdruck 6, 7 Diagnosen von den Ärzten. Das sind keine Ärzte. Haben Sie das im Computer drin? Ich habe das nicht im Computer, aber ich habe das alles per Schrift. Ich kann Ihnen alles faxen, was Sie haben wollen von mir an Papier. Faxen geht auch. Ja. So, jetzt gucke ich mal gerade nach der Faxnummer. Okay. Wo leben jetzt die Kinder? Die Kinder leben bei mir. Ich habe die zurückbekommen. Aber ich weiß nicht, wie lange ich die denn noch behalten darf. Ich musste ja auch für sie kämpfen. Wollen Sie denn erst einmal aus der Stadt heraus? Ich will auf jeden Fall aus der Stadt heraus. Ich hatte nur vor 2, 3 Tagen einen Termin gehabt bei der AGE, wo ich gesagt habe, ich möchte die Stadt verlassen. Wie gesagt, dadurch, dass meine Selbstständigkeit auch von der Stadt kaputt gemacht worden ist, das kann ich Ihnen auch schriftlich zusenden. Die wollten von mir Fingerabdrücke und alles Mögliche. Ich wäre super gewalttätig und wäre eine Prostituierte und würde in eine organisierte Kriminalität irgendwo Platz haben. Ich weiß nicht, was sie sich da erträumt haben. Und dadurch, dass meine Diskretion nicht behalten ist und ich als Kriminelle dann dargestellt werde, habe ich auch meine Escort-Service aufgeben müssen. Ja, so sieht die Tatsache aus. Und ich bin jetzt angewiesen auf der Stadt. Ich gebe Ihnen jetzt die Faxnummer durch. Okay. 03222. 03222. 376. 376. 8909. 8909. Das ist ein Fax, das bei mir als E-Mail ankommt. Okay, das ist die 0322. Ich habe gesagt 03222. Ja, 37 68 908 909. Ja. Okay. Sie finden das auch auf der Webseite weltgigant.de. Okay. Da sind auch Daten von mir drauf. www.weltgigant.de. Hab ich. Alles klar. Wie groß ist Ihr Bildschirm? Ich habe eine MacBook. Der ist ganz normal klein, Standard. Ja, wie groß etwa? Ich bin jetzt nicht so gut in das Messen, aber das ist halt ein ganz normaler Laptop. Gibt's denn irgendjemand, der zurzeit Sie belästigt? Irgendeine sogenannte Behörde? Außer die Polizei. Nein, die Polizei belästigt mich. Ich bin zum Beispiel vor kurzem geprügelt worden in Barmen. In der Stadtteil Barmen von Wuppertal, es gab Zeugen darüber, ich habe aber einen Brief als Beschuldigte, ja, also sowas passiert mir alltäglich, das ist das, was ich als Belästigung einsehe und ich habe keine Luft, ich kann es nicht mehr abwehren. Wer hat Sie denn da geschlagen? Das waren einfach betrunkene Russen, ja, also 2 betrunkene Russen, das gab noch nicht mal. Das war eine Anzeige gegen Unbekannten, weil die Leute weggelaufen sind. Dennoch habe ich eine Anzeige als Beschuldigte. Egal was passiert, ich kriege eine Anzeige gegen Beschuldigte. Ich habe auch eine Polizistin angezeigt, zwar an diesem Tag, weil sie eine Racial Profiling mit mir gemacht hat. Sie hat zu mir gesagt, im Gegensatz zu Ihnen habe ich einen Beruf. Sie wusste noch nicht einmal, was ich mache. Sie hat mir gesagt, sie hat keine Lust zu arbeiten, weil sie eine brennende Auto gelöscht hat an diesem Tag. Ich habe da eine Anzeige dazu gemacht, da ist auch keine Antwort gekommen. Also das Problem ist, dass ich mich auch wehre. Ich glaube auch, dass sie mich deswegen kaputt machen wollen und mich still machen wollen und mich als psychisch krank einstempeln wollen und alles mit mir machen, was sie wollen. Aber das ist doch Europa, das kann doch nicht möglich sein. Waren Sie schon in anderen Ländern? Ich war in der Schweiz, ja. Ich bin von der Schweiz hier hingekommen. Und meine Mutter ist Flüchtling in England anerkannt. Meine ganz andere Familie ist Flüchtling in Amerika anerkannt. Sie gehören zu der Familie von den vergangenen Herrscherseite Äthiopiens, von Haile Selassie. Und wir haben schon einen anerkannten Asylstatus. Und ich habe auch dadurch sehr viel erlebt. Ich bin schon mit einem traumatischen Erlebnis hier hingekommen, alles auch ärztlich bewiesen. Und das, was ich jetzt hier erlebe, das ist einfach für mich nicht mehr tragbar. Gibt es zurzeit irgendwelche Gerichtsverfahren, die am Laufen sind? Ja, ich habe eine Betreuung beantragt, eine gesetzliche Betreuung. Ja, aber Betreuung ist doch eine große Gefahr. So eine Betreuung kann veranlassen, dass Sie in die Psychiatrie gehen. Ja, genau das ist auch das Problem. Ich habe eigentlich eine gesetzliche Betreuung beantragt, die mir mit meinen Papieren hilft, weil ich komme nicht mit dieser ganzen Bombardierung, Papierbombardierung von der Stadt. Ich weiß es nicht, was ich tun muss, um die Stadt abzuwehren. Das ist ein Kampf zwischen David und Goliath. Ich schaffe das einfach nicht alleine. Und jetzt möchten die mir auch gesundheitlich diese Betreuung dahinlegen. Ich habe mich dagegen gewehrt. Ich habe gesagt, ich brauche es finanziell und ich brauche es gegen Beamten und Behörden. Ich habe selber vorgeschlagen jemanden, das ist eine Rechtsanwältin, die wirklich in der humanitären Bereich tätig ist. Dann haben die mir diese Betreuungsgeschichte so vermasselt, dass ich eine Antrag mit Anwalt erstellen muss, und das hat auch die vorgeschlagene Betreuerin gemacht, und jetzt schlagen die mir einen komplett anderen Betreuer, weil meine vorgeschlagene Betreuerin auch meine Verfahrenspflegerin ist. Also sie möchten mir diese Frau aus dem Weg räumen, weil sie einfach auch rechtlich ein bisschen Ahnung hat und sie von mir vorgeschlagen ist. Genau das ist meine Angst. Die stecken mich jetzt in eine Situation, wo die sagen, okay, wir geben dir eine Betreuerin, aber wir geben dir die Person, die wir meinen, die ist gut für dich. Und ich habe Angst, was die machen wollen. Und ich habe Antrag für finanzielle Situationen und für Ämter und Behörden. Auf einmal wollen sie auch für meine gesundheitliche Geschichte tätig werden, obwohl ich einen ärztlichen Attest habe, wofür ich diese Betreuung beantragt habe oder es mir wünsche. Diese Vorstellungen von Gesundheit sind bei den Behörden nicht das, was Gesundheit wirklich ist. Das weiß ich doch, aber ich weiß doch nicht mehr, wie ich mir helfen soll. Deswegen habe ich auch euch ausgesucht. Weil ich war am Gucken, wie wahnsinnig, einfach im Internet, wo gibt's Hilfe? Man muss doch sich wehren können dagegen. Ich habe keine Information. Ich lebe 16 Jahre hier. Ich habe Deutsch mir das Schreiben, das Lesen selbst beigebracht, ja. Ich weiß gar nichts, was meine Rechte sind. Mir druckt man nur meine Pflichten auf. Ich kenne nicht meine Rechte. Ich weiß nicht, wohin. Was ist richtig, was ist falsch. Man hat mir ja beigebracht, das ist richtig. Man muss sich so benehmen in unserem Land. Ich habe die Sprache gelernt. Ich habe mich voll in dieses Land einintegriert. Ich habe alles gemacht. Ich habe schon mein Land vergessen, meine Sprache vergessen. Ich bin mit 15 gekommen. Ich kann jetzt noch nicht mal meine eigene Sprache verstehen. Und jetzt habe ich zu kämpfen mit den Polizisten, wo man denkt, das ist doch Recht, das ist doch Vertreter, das Recht ist, der beschützt mich. Und jetzt verwandeln sie sich in kriminelle Monster. Und ich weiß nicht, wie geht man damit um? Was ist denn das, was aktuell am Laufen ist? Gibt es da irgendetwas? Ja, es gibt meine Vermieter zum Beispiel, der mich sexuell missbraucht hat. Der wohnt 100 Meter von mir. Der hat alles gegen mich gemacht. Die Polizei schützt den. Dann gibt es meinen Ex-Freund, der sich mit diesem Vermieter und mit der Polizei zusammengetan hat. Und jetzt habe ich eine Anklage. Ich habe zu der Anklage mich geäußert. Der Anwalt, den ich angenommen habe, auf einmal wurde er zum Pflichtanwalt, weil ich dann ja irgendwann mal nicht mehr berufstätig war, so kaputt war, dass ich nicht mehr selbst mich für mich bezahlen kann. Der Staat hat das übernommen und seitdem überlässt er mich natürlich denen, der ihm Geld gibt. Er sagt zu mir, wissen Sie was, das Problem ist so groß, wir hoffen nur auf eine milde Verurteilung. Ich sage, das kann nicht sein, ich habe für mich gekämpft. Jetzt sagt der Gericht, okay, wir brauchen eine psychische Gutachten. Und ja, es gibt keinen. Es gibt keinen, der mir sagt, das sind ihre Rechte, ich verteidige sie oder ich sage ihnen, was der richtige Weg ist, sondern auch der vom Gericht bezahlt wird als ein Pflichtanwalt, der tut nur seine Pflicht und der arbeitet für den Geldgeber. Und das zeigt mir mein Anwalt. Also ich bin auch da schutzlos. Ich habe zwar einen Pflichtanwalt, aber ich habe einen Anwalt, der das tut, für den der das Geld gibt und nicht für seine Klienten. Das gab einen Betrugsfall, wo auch eine Privatperson tätig war gegen mich. Der hat Zeugen eingegeben. Ich bin einfach nicht zu diesem Termin erschienen, deswegen ist das gegen mich entschieden worden, aber diese Zeugen, die genannt wurden zum Beispiel, kennen mich nicht. Die wissen nicht, wie ich aussehe. Ich bin danach zum Polizei gegangen und habe gesagt, durch die Probleme, die ich habe, durch meine psychische Schwierigkeit, ich habe einfach eine Briefkastenphobie. Ich mache die Briefkasten nicht mehr auf, weil ich weiß, wenn was kommt, das ist einfach die Bombe. Das ist für mich die Atombombe, die wird mich nur umbringen. Ich habe keine Hilfe, ich kann mich an niemanden wenden. Also jeder Brief, der in meinen Briefkasten landet, ist für mich die Todesurteil oder ist Schwierigkeit. Somit habe ich sogar mehrmals mein Briefkasten von der Wand gerissen. Ja, ich wollte keinen Brief mehr haben. Dann haben die aber angefangen, mir die Polizisten direkt vor der Tür zu schicken. Und um meine Kinder von diesem Anblick zu schützen, habe ich jetzt angefangen zu reagieren. Aber auch meine Reaktion bringt nicht einen weiter. Und ich habe dann meinen Anwalt konfrontiert. Ich sage, kann man nicht diesen Gerichtsgeschichte rückgängig machen, weil die Zeugen kennen mich nicht. Also man kann die Zeugen wirklich konfrontieren. Ich habe sogar nur 200 Euro mehr bezahlt als Entschädigung für Zeugen, die mich überhaupt nicht kennen. Aber ich habe keine Stimme. Nicht beim Polizei, nicht beim Staatsanwalt. Ich habe nirgendwo eine Stimme. Man möchte einfach nicht hören, was ich sagen will. Ich bin eine schwarze, alleinerziehende, arbeitslose Person. Und die Leute, die mich anklagen, sind gut situierte Männer mit Bilderbuchfamilien. Ich hätte niemals gedacht, dass das Gerechtigkeit ist. Welches ist denn jetzt das größte Problem, was zurzeit da ist? Das größte oder das, was am Laufen ist? Da muss doch irgendetwas vorrangig sein. Das ist die Polizei Wuppertal. Das ist die Stadt Wuppertal. Was macht ihr denn zurzeit? Gibt es da irgendwo Fristen? Was die zurzeit machen, ist alles, was in meinem Leben geschieht, wird gegen mich verwendet. Das ist das, was sie machen. In jeder Hinsicht. Ich kann es beweisen. Ich kann es auch nachweisen. In jeder Hinsicht. Wenn ich jemanden anzeige, kriege ich einen Post. Ich bin beschuldigt. Ja? Wenn ich zum Gericht gehe, kriege ich irgendeine Verurteilung. Ich muss zu irgendeiner Psychiater gehen, der ein Gutachten macht. Ich bin nicht psychisch krank. Wenn überhaupt, bin ich seelisch krank. Ich bin depressiv. Ich bin traumatisiert von allem, was um mich herum passiert. Wissen Sie, bei meinem ersten Selbstmordversuch, ich habe meinen Arzt angerufen. Ich wollte sofort mit ihm sprechen, einen Termin haben, weil man hat mich gefragt, was haben Sie? Ich sage, ich habe Selbstmordgedanken. Man hat mir gesagt, kommen Sie in 3 Tagen, wir haben keine Zeit. Und in dieser Zeit habe ich schon 150 Tabletten gestockt und war 3 Tage in Koma. Was für Tabletten waren das? Was für Tabletten waren das? Das waren Antibiotika, das waren alles Mögliche, was ich zu Hause hatte. Alles. Diese Betrugssachen oder andere Sachen, die sind zum Teil noch am Laufen? Nee, man hat die einfach abgestellt. Man hat mich verurteilt. Ich war noch nicht einmal dabei. Man hat mich einfach verurteilt. Gab es ein Strafverfahren? Es gab einen Gerichtstermin, bei dem ich nicht erscheinen bin, weil ich einfach Panikattacken hatte und ich Angst hatte, allein aufzutauchen. Und ich habe danach mich gemeldet und habe gesagt, ich hatte Panikattacken. Also ich habe schon zu dem damaligen Zeitpunkt eine Betreuung beantragt. Also ich habe der Stadt signalisiert, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe. Ich mach nur nicht mal meine Post auf. Das wussten die Bescheid. Trotzdem, ich war nicht bei der Gerichtsverhandlung dabei. Ich habe nur einen Brief bekommen, dass ich verurteilt bin. Und der Person hat mir 300 Euro ungefähr als Betrug angelegt. Der hat auch gesagt, der hat mir dieses Geld geliehen. Normalerweise wäre das schon bei diesem Wort eine Zivilgeschichte. Aber dadurch, dass ich nicht dabei war, hat er mich einfach verurteilt. Und da ich nicht beweisen kann, warum ich nicht da war, kann ich das nicht rückgängig machen, auch wenn die Zeugen gelogen haben. Ich kenne also in Deutschland kein Strafverfahren, das man in Abwesenheit des Angeklagten macht. Sowas gibt's nicht. Ja, es gibt eine ganze Menge, was es eigentlich gar nicht gibt. Aber das erlebe ich und das ist mein Problem. Mhm. Ich bin nicht in Deutschland. Glauben Sie mir, ich bin nicht in Deutschland. Ich bin noch nicht in Deutschland angekommen. Ich glaube auch nicht, dass dieser kleine Stück Ecke, die sich benimmt wie die letzte Timbuktu Afrikas. Ich habe noch nicht mal in Afrika sowas erlebt. Ich kann nicht glauben, dass das hier Deutschland ist, dass das hier Europa ist. Ich kann auch nicht glauben, dass es überall so gearbeitet wird. Die Leute nutzen ihre Macht aus. Ihre Anzüge, ihre Uniformen, die da anziehen. Sie sind so zufrieden, dass die anderen damit quälen können. Das habe ich erlebt. Und mittlerweile gibt es sogar noch Leute, wie eine Diplompsychologe, den ich angeheuert habe, der auch andere Betreuung macht, der jetzt einfach nur sieht, was mit mir gemacht wird. Aber der sagt auch nichts. Der hat auch Angst, was zu sagen. Der gehört auch zu dem System. Was ist denn jetzt das? Viele Leute sehen das, ja. Aber jeder hat Angst, was zu sagen. Was ist denn jetzt das Dringendste? Das Dringendste ist, ich möchte aus diesem Stadt raus. Ich möchte keine psychische Gutachten haben, was mich eventuell in eine Forensik bringen könnte. Ich traue die einfach nicht. Und ich möchte hier raus. Das ist meine Angst. Ich habe Angst vor der Polizei. Ganz ehrlich, ich habe Angst vor der Polizei. Die sind mächtiger als ich. Ich kenne normalerweise keine Angst. Aber ich weiß, sie wollen mir wehtun. Sie wollen mich hier raus haben. Ich kann ihnen die Gründe nicht sagen. Ich möchte es auch nicht sagen, weil dann wäre es ja wieder in diese Klischee hineinrutschen, Rassismus und das Gleiche. Ich habe Angst, ich kann meine Fähigkeiten nicht ausleben. Ich bin eine hochintelligente Person, ich kann nicht arbeiten, ich habe keine Lebensqualität. Ich bin hier eingesperrt in eine Ecke, wo kriminelle Leute, die mich angreifen, geschützt werden von der Stadt. Das ist mein akutstes Problem. Also kurz gesagt, es geht erstmal darum, die Stadt zu verlassen. Ja, ja. Wie viele Kinder haben Sie? Ich habe 2. Wie alt? Die sind 14 und 12. Ich habe mein erstes Kind mit 17 bekommen. Ich bin alleinerziehend seit von Anfang an bis jetzt. Ich habe es bis jetzt geschafft alleine. Was für Städte kämen denn für Sie in Frage? Soll es denn Nordrhein-Westfalen bleiben? Das ist mir egal. Ich möchte, dass es eine Stadt ist, wo ein bisschen multikulturell ist und nicht so viel, nicht so viel Diskriminierung ist. Also ich möchte nicht irgendwo landen, wo es konzentriert. Was haben Sie denn alles für Sachen? Möbel? Ich hab Möbel für 3 Haushälter, komplett voll. Ich bin gut eingerichtet. In der Zeit, wo ich gearbeitet habe, habe ich mir alle Mühe gemacht, meine Wohnung gut einzurichten. Aber ich habe kein Problem damit, alles liegen und stehen zu lassen, solange ich meine Kinder mitnehmen darf. Also ich würde nicht zurückgucken. Und wer bezahlt jetzt Ihre Wohnung? Das wird vom Amt bezahlt. Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld? Arbeitslosengeld. Ich habe zwar, Hartz IV. Ich habe zwar Arbeitslosengeld bezahlt, Ich habe aber in der Firma von meinem Mann gearbeitet und dadurch, dass er die Papiere nicht rechtzeitig geschickt hat, hat man mich einfach ins Hartz IV verfrachtet, obwohl ich eineinhalb Jahre lang meine Versicherung für Arbeitslosengeld bezahlt habe. Also ich bin auch dazu unrecht. So, so. Ja, ich kann eine Umfrage machen. Wie groß soll denn die Wohnung sein? 75 Quadratmeter. Mhm. Sie kann aber auch weniger sein. Ich habe kein Problem damit. Also man kann sagen, die Polizei Wuppertal ist jetzt ihr größter Gegner. Und egal, wo sie hingehen, wenn irgendetwas passiert, dann versucht man das gegen sie anzuwenden. Man hat mich auch bedroht, man hat mir genau das gesagt. Aber ich habe natürlich nicht zugehört. Ich dachte, ich habe Rechte. Ich habe doch zumindest Redensrecht. Ich kann doch zumindest meine Meinung sagen. Aber nein. Ich habe auch Fotos von den körperlichen Misshandlungen, die mir von denen zugefügt worden ist. Ich habe die nicht auf mein Handy, aber ein Freund von mir hat mich fotografiert, weil ich schon Angst hatte, dass bei meinem zweiten Selbstmordversuch, das gab zum Beispiel eine Mailbox-Ansage, was der Polizei gemacht hat, mich gedroht hat, die mich lachend da zusammen angerufen haben, ach, kommen Sie mal vorbei und machen Sie mal ein schönes Foto von Ihnen und so. Das habe ich eingespeichert gehabt, dann wurde mein Handy beschlagnahmt nach dem Selbstmordversuch und genau dieses ist gelöscht worden aus meinem Handy. Ja. Das heißt, man hat Fotos von ihrem Handy gelöscht? Man hat Fotos und man hat auch eine Mailbox-Ansage, was der Polizei auf mein Handy gemacht hat, weil sie von mir Fingerabdrücke und Fotos haben wollten, ja. Also die haben eine super lächerliche und komische Nachricht hinterlassen auf mein Mailbox. Frau Füllbrook, Sie möchten die wunderschönste Porträtfoto von Ihnen machen und wir warten doch hier auf Kaffee und Kuchen auf Sie. Wieso kommen Sie nicht vorbei? Und wirklich ganz psycho, ja. Das habe ich gespeichert gehabt. Und wo ich mein Handy dann zurückkam von dem Polizeipräsidium, waren diese ganze Beweise gelöscht. Ich habe auch das Land Nordrhein-Westfalen angeklagt. Das ist auch noch so eine Geschichte. Also die Polizei, ich musste da das Land Nordrhein-Westfalen anklagen, aber dann hat es am Geld gescheitert. Ich habe das nicht weitermachen können. Ja, gibt es denn zurzeit irgendwelche Gerichtsverfahren? Ja, es gibt halt diese Gerichtsverfahren Wer be den Betreuer? von meinem ehemaligen Vermieter, der mich sexuell missbraucht hat, mein Ex-Freund, der sich mit ihm zusammengetan hat und halt, ja, die Öffentlichkeit, der mich anzeigt, ne? Das ist ja angeblich jetzt Interesse der Öffentlichkeit. Das ist jetzt, was so ansteht. Wann denn? Die haben mir einfach eine Adresse gegeben von einem Arzt in Düsseldorf, wo ich halt diese psychische Gutachten machen soll. Und ich habe diese psychischen Gutachten einfach nicht übers Herz gebracht bis jetzt. Ich vermute mal, die warten einfach nur, bis der Arzt denen sagt, entweder die ist völlig bescheuert, die kann man nicht klagen, oder der sagt, die ist ganz dicht und bringen sie die im Knast. Also ich weiß nicht, was sie mit mir vorhaben. Gibt es denn da irgendwelche Termine? Es gibt keine festen Termine, nein. Aber ich kann Ihnen die Unterlagen dazu auch schicken, was ich so bis jetzt vom Gericht habe. Ja, Also gibt es ein laufendes Strafverfahren? Ja, es gibt ein laufendes Strafverfahren. Dazu schicke ich Ihnen auch alle Unterlagen von Anfang an. Das ist gut. Kein Problem. Das ist gut. In allen Strafverfahren, wo Menschen unschuldig angeklagt wurden, wo ich mich eingemischt habe, sind die Leute immer freigesprochen worden. Ohne Ausnahme. Okay. Mir reicht das schon, wenn ich kämpfe und jemand auf mich Aufmerksamkeit geworden ist. Wissen Sie, ich bin schon so weit. Ich erwarte schon nichts mehr. Ich erwarte nur, dass man einfach, dass ich registriert worden bin, dass ich das mit mir nicht alles mit Rechten getan wird. Das ist mir wichtig, wenn mir irgendwann mal was passiert, dass man ein Stückchen Licht hat, dass man sehen kann, warum es mir passiert ist. Weil ich habe langsam Angst um mein Leben. Ja, schicken Sie mir mal die Faxunterlagen. Okay, mache ich. Ansonsten bin ich telefonisch immer bis etwa 22 Uhr erreichbar. Okay. Die Telefonnummer okay. Haben Sie? 123456? Ja, das habe ich hier. Ja, gut. Okay. Ich danke Ihnen vielmals. Ja, bis dahin. Auf Wiederhören. Bis dahin. Wiederhören.